Damit kommen wir zum Abschluss. Es ist fast geschafft. Wir können gleich abschließen. Drehen Sie jetzt keine Extrarunden. Stellen Sie sich einen Fußballspieler vor. Technisch überragend. Sehr schnell und dribbelstark. Schnappt sich den Ball am eigenen Tor und rennt los. Umspielt alle Gegner. Läuft in den Strafraum. Lässt den Torhüter aussteigen. Das leere Tor vor sich. Was macht er jetzt? Es gibt Verhandler und sogar gut geschulte Verkäufer, die bleiben jetzt erstmal stehen, schauen sich um, drehen noch eine Extrarunde durch den Mittelkreis und schießen einfach nicht ins Tor. Wenn es um den Abschluss geht, kommt Unsicherheit auf. Es könnte ja noch ein etwas besseres Ergebnis geben. Ich muss mich jetzt für etwas und auch gegen etwas entscheiden. Fragen Sie sich, bin ich im Bereich zwischen meinem Optimo und meinem Stoppschild? Wenn ja, ist es realistisch, dass noch ein eindeutig besseres Ergebnis rauskommt, wenn ich weiterverhandle? Übrigens, wussten Sie, dass 80% aller Zugeständnisse in den letzten 20% der Verhandlungszeit gemacht werden? Und das sind meist Extrarunden, die völlig unnötig gedreht werden. Wenn der Abschluss greifbar nahe ist, wird oft noch viel Geld völlig unnötig in überflüssige Konzessionen und Extrarunden gesteckt. Überlegen Sie, was Sie erreicht haben. Wie nahe sind Sie jetzt Ihrem Ziel? Wo haben Sie Konzessionen gemacht? Sind Sie schon an Ihrer Stopplinie? Können Sie sich weitere Konzessionen leisten? Was ist Ihre Alternative außerhalb der Verhandlung? Leiten Sie jetzt aktiv den Abschluss ein. Machen Sie den Ball rein. Entscheidungsstrategien. Was ist das? Ich möchte jetzt mit Ihnen noch einmal auf das Thema persönliche Strategien eingehen. Denn auch für komplexere Entscheidungen, wenn wir sie regelmäßig treffen müssen, haben wir eine Strategie entwickelt. Und zum Abschluss Ja zu sagen, ist eindeutig eine Entscheidung. Ein eingespieltes Team, das häufiger gemeinsam verhandelt, kann auch eine spezielle Teamstrategie entwickelt haben. Hier noch einmal meine Hemdkaufstrategie zur Erinnerung. Sehen, anfassen, überlegen, entscheiden. Und ich habe festgestellt, dass ich diese Entscheidungsstrategie auch in vielen anderen Bereichen anwende. Zum Beispiel für den Kauf eines Autos. Das ist jedoch eher die Ausnahme. Zurück zu Ihrem Verhandlungserfolg. Möglicherweise ist Ihre Strategie etwas länger, folgt einer völlig anderen Reihenfolge. Und vielleicht gibt es auch eine Teamstrategie, die Sie beachten müssen. Wenn Ihr Verhandlungspartner Ihre Strategie erkannt hat und richtig bedient, wird er es leichter haben, Sie auf seine Optionen einzustimmen, also seinen Erfolg zu maximieren. Und das gilt natürlich auch umgekehrt. Also für Ihren Verhandlungserfolg. Achten Sie also darauf, ob ein Verhandlungspartner Sie regelrecht in seinen Bann zieht. Wenn Sie plötzlich das Gefühl haben, Sie stehen auf einer schiefen Ebene, die dick mit Schmierseife bestrichen ist und es gibt kein Halten mehr, dann hat jemand wohl Ihre Strategie angesprochen. Seien Sie jedoch vorsichtig. Wenn Sie die Strategie Ihres Verhandlungspartners für eine bestimmte Entscheidung erkannt haben, bedeutet das nicht, dass diese auch in anderem Kontext oder für andere Entscheidungen gilt. Nicht jeder ist so einfach gestrickt wie ich. Wie können Sie die Entscheidungsstrategie möglichst frühzeitig erkennen? Achten Sie auf sprachliche Hinweise, die Sie im Kontakt mit dem Verhandlungspartner bekommen, möglicherweise lange bevor Sie zu Gesprächen und Verhandlungen zusammenkommen. Ein Beispiel dazu. Wir erhalten regelmäßig Schreiben von Unternehmen, die auf der Suche nach Trainern sind. Häufig enthält der Brief schon erste Hinweise auf die Strategie. Senden Sie uns bitte Unterlagen, damit wir uns ein Bild von Ihrer Leistung machen können. Visuell. Und natürlich bedienen wir das durch eine visuell gestaltete Angebotsmappe. Beim klärenden Telefonat wird ein weiterer Teil der Strategie offenbar. Wir sichten die Unterlagen und laden dann Trainer ein, um in einer kurzen Trainingssequenz ein Gefühl für das Angebot zu bekommen. Also visuell und kinästhetisch. Danach stimmen wir uns mit den Abteilungen ab und führen Gespräche mit den letzten drei Kandidaten. Das ist auditiv und logisch. Und jetzt wird es richtig spannend. Dabei schauen wir nochmal genau, visuell, ob das wirklich passt, kinästhetisch. Und jetzt wird es richtig spannend. Dabei schauen wir nochmal genau, visuell, ob das wirklich passt, kinästhetisch, unterhalten uns über die Bedingungen und Honorare, auditiv und logisch, und entscheiden dann. Mein Gesprächspartner folgt beim Einkauf von Trainern mit hoher Wahrscheinlichkeit folgender Strategie. Visuell, kinästhetisch, auditiv, logisch. Diese wird in diesem komplexen Fall in mehreren Schleifen durchlaufen und dann steht die Entscheidung. Wenn ich es leichter haben will bis zum und beim Abschluss, dann bediene ich diese Reihenfolge in meiner Argumentation. Immer wieder, bei jedem Argument, für jede Leistung. Ich sehe im Moment noch dieses Hindernis, das wir aus dem Weg räumen müssen. Visuell kinästhetisch. Für mich klingt das so, als ob Sie noch ein paar Zahlen brauchen. Auditiv, logisch. Das ist ein komplexes Thema, das üben wir, wenn Sie im Workshop sind. Wie wir zum Abschluss kommen. Teillösungen. Möglicherweise können Sie im ersten Schritt keine Entscheidung für alle Verhandlungspunkte herbeiführen. Sobald dies erkennbar wird, teilen Sie den Verhandlungsgegenstand auf und verhandeln Sie über einzelne Aspekte des gesamten Paketes. Streben Sie Lösungen für diese Teile an. Machen Sie diese Teillösungen so verbindlich wie möglich und bearbeiten Sie so einen Aspekt nach dem anderen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die Gesamtlösung dabei nicht aus dem Auge verlieren. Und lassen Sie sich nicht von Ihrem Verhandlungspartner in Scheiben schneiden. Aus vielen für Sie schlechten Teillösungen wird kein gutes Ganzes. Noch ein Häppchen? Kinder machen das oft intuitiv und beherrschen es exzellent. Eine Reihe von Teillösungen nach dem Motto »Noch ein Häppchen«. Klingt das für Sie vertraut? Du, Papi, am Samstag möchte ich mit ein paar Freunden im Garten eine Party feiern. Ist das okay? Wie viele denn? Und wann genau? Oh, so 5 oder 6. Vielleicht so ab 3. Du kümmerst dich selbst um alles? Ja, klar. Okay, dann bin ich einverstanden. Nächster Tag. Du, Papi, wir wollten am Samstag jetzt doch erst zum See. Ist doch so schönes Wetter. Fährst du mich? Und was ist mit der Party? Machen wir anschließend. Und wann wollt ihr zum See? Ach, so um 1 und um 4 dann wieder abholen. Und wer bereitet deine Party vor? Ja, das macht Mama. Ich hab sie schon gefragt. Diese Salamitaktik funktioniert auch im Geschäftsleben und wird auch gerne eingesetzt. Auch wenn Sie ein Auto oder eine Wohnung kaufen, funktioniert das. Meist geht es um kleine Beträge, wegen derer man das Geschäft nicht platzen lassen möchte. Der Kaufvertrag für das neue Auto liegt unterschriftsreif auf dem Tisch, der Verkäufer ist zufrieden und lächelt. Und plötzlich will der Kunde weitere Zugeständnisse. Das neue Auto vollgetankt, Fußmatten hinten und vorne, die erste Inspektion kostenlos, die Zulassungsgebühren übernimmt der Händler. Diese Taktik kann sehr erfolgreich zusätzliche Konzessionen bringen. Das Klima wird jedoch möglicherweise belastet und die Geschäftsbeziehung negativ beeinflusst. Möglicherweise sind Ihr Geschäftspartner beim nächsten Mal auf Rache. Und der Autohändler kann sich spätestens dann rächen, wenn es um Kulanz geht. Die Aussicht auf weitere oder größere Geschäfte hilft Ihnen dabei, weitere Zugeständnisse zu bekommen und den Abschluss in Ihrem Sinne zu beeinflussen. Halten Sie Ihrem Verhandlungspartner also, ganz unverbindlich, eine schöne Karotte vor die Nase. In den meisten Fällen braucht es einige Vorbereitung. Möglicherweise müssen Sie schon lange vorher entsprechende Voraussetzungen geschaffen haben. Und Sie müssen dabei im Ungefähren bleiben, also keine konkreten Aussagen und schon gar keine Zusagen machen. Eine kleine Geschichte dazu. Vor etwa 2 Jahren musste ich für eine vermietete Immobilie eine Anschlussfinanzierung abschließen. Die Immobilie hatte ich 8 Jahre zuvor gekauft und das Darlehen mit einer Lebensversicherung unterlegt, mit der das komplette Darlehen bei Ablauf abgelöst werden soll. Meine grundlegende Strategie ist, mit möglichst vielen, nicht miteinander verbundenen Banken in Beziehung zu stehen und Darlehen und Anlagen zu trennen. Bei meinem Gespräch mit dem Bankberater fragte dieser natürlich nach möglichen weiteren Geschäften, insbesondere Anlagen in hauseigenen Zertifikaten. Ich hörte mir das aufmerksam an, ließ mir einige Unterlagen mitgeben und machte ihm die vage Hoffnung, dass ich meine Geschäftsbeziehung mit der Bank ausweiten könnte. Mein Interesse war, dass ich eine Restlaufzeit bekomme, die möglichst nahe an das Ablaufdatum der Lebensversicherung geknüpft ist. Damit fiel mein Wunsch jedoch komplett aus allen Standards der Zinsfestschreibung heraus. 2 Tage nach unserem Gespräch rief mich der Bankberater an und teilte mir mit, dass er eine taggenaue Finanzierung von 7 Jahren, 3 Monaten und 8 Tagen zum günstigen Zinssatz einer 10-jährigen Laufzeit zusagen könne. Und im Vertrauen, ich habe keine Lehman-Zertifikate gekauft.